Ragonda folgte gern, wann ihr der Himmel winket, und reisete nach jener Welt. Ragonda folgte gern, wann ihr der Himmel winket, und reisete nach jener Welt. Wo sie noch was davon zurückgehält, so ist, dass man in dieser trinket. Wo sie noch was davon zurückgehält, so ist, dass man in dieser trinket.